Wir sind die Genetics, die Herrscher im Spiel. Mit Homunculus an der Seite, das wird ein Gefühl. Arm ist so stark wie ein Fels in der kalten Nacht. Filier so flink, was ne geile Macht. Oh! Und die übergeben sich gerne. Leib halt und stets, als wär's Magie pur. Vanillemörd ballert, das ist unsere Spur. Vanillemörd, Homunculus, eine kleine Titte weich und... Naja, geil, Digga. Es vom mutiert, Level 99. Aira, Bayere, wir lassen sie rein. Sera, Dieter, Elanoa, sie beobachten alles. Wir rocken das Feld, egal wo wir sind. Genetics! Wir sind stark, wir sind geil. Wir haben ein Hammerteil. Wir sind cool und einfach geil. Wie die Borg, nur freundlich im Kern. Genetics im Game. Wir sind modern, Homunculus an der Front. Wir stehen zusammen nonstop. Wir knallen alles weg, Bro. Wir sind stark, wir sind geil. Genetics. Die Legende im Spiel heißt RP Rufus. Diese Genetik vereint die wahre Kraft in jeder Party. Wir sind stark, wir sind geil, wir sind cool und einfach geil. Genetik mit Homunculus an der Hand, freundlich im Herz, doch legendär im Land. Wir sind stark, wir sind geil, wir sind cool und einfach geil. Wie die Borg, nur nett. Genetik forever, bis kein Mob mehr steht. Wir sind schneller, wir sind stärker, wir können Bomben und Bällchen abfeuern, noch bevor ein feindliches Monster die Party erreicht. Wir sind geil, Digga, unsere Karre ist größer und von jedem anderen Pekos haben nicht mal einen Karren-Fail. Wir sind so stark wie Firmen Freaks, Ritter auf Pekos, Pinestra, schub seine Meister mit dem Millennium Shield. Wir sind ungesiegbar, Genetik heilen andere in der Party, wir helfen den Pristern. Geil, geil, geil.